Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Genossen Kim Jong-un. Die Zeitung Dagongbao, der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong und die Internet-Homepage Xinhua Wang von China und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die Fischmehlfabrik der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee besuchte. Die Zeitungen und Internets von Russland, China, Iran, Kambodscha, den USA, Deutschland, Tschechien, Polen und der Demokratischen Republik Kongo teilten mit, dass er die ballistische Raketenschießübung der Hwasong-Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. Die nepalesische Zeitung ARPAN, die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft, des nepalesischen Vereins zum Studium der Soziologie und Sungun-Politik und der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea meldeten, dass Kim Jong-un das Institut für Architektur Paekdusan besucht hatte. Das Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitung und das Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea berichteten darüber, dass Marschall Kim Jong-un ein Konzert der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der Armeetruppen besuchte, die bei dem 6. Wettbewerb der Laienkunstgruppen der Frauen der Offiziere der koreanischen Volksarmee in der zweiten Periode ausgezeichnet wurden. In den Medien waren Fotos von Genossen Kim Jong-un zu sehen.